Prophetische Andacht vom 16.02.2023 mit Reinhard Hirtler und Gracie. Übersetzt von Margarete, 1:1 gesprochen von Peter, gelesen von Ulla. Guten Morgen, Leute. Dies ist unser besonderes Live, unser prophetisches Live. Wir werden zuerst etwas Musik hören, eine Musik, die ich liebe und kenne, seit ich ein Kind war. Ein wirklich gutes Lied. Dieses Lied ist in vielen Sprachen bekannt. Es gibt das Lied auf Portugiesisch, auf Deutsch, auf Englisch. Wahrscheinlich kennen es fast alle von euch. Dies hier ist gesungen von Carrie Underwood, einer sehr bekannten Sängerin. Ich mag es am liebsten auf Englisch und auf Portugiesisch. Freut euch an der Musik? Singt mit oder alleine? Ihr könnt das Lied im Originalvideo anhören. Es heißt Because He Lives. Weil er lebt, können wir der Zukunft entgegensehen. Wisst ihr, das müssen wir wirklich begreifen. Ohne Jesus ist das Leben sinnlos. Nur mit Jesus macht das Leben Sinn. Also, wir machen heute ein prophetisches Live. Ich lehre nicht. Wir schauen einfach, was der Heilige Geist tun wird. Heiliger Geist, wir danken dir heute, dass nichts von Gracie oder mir abhängig ist. Es ist nur von dir abhängig. Das ist das Einzige, was von uns abhängt. Einfach zu vertrauen und uns hinzugeben. Das ist das Einzige. Wir vertrauen dir heute, wir vertrauen darauf, dass du durch uns sprechen wirst. Wir vertrauen darauf, dass die Bibel wahr ist und dass der Geist Gottes sich immer noch durch ganz normale Menschen offenbart. Wir vertrauen, dass du heute durch uns sprechen wirst, dass du heute durch uns heilen wirst, dass du heute Menschen durch uns von Depressionen befreien wirst. Wir vertrauen dir, und wir geben uns dir hin. Heiliger Geist, tue, was auch immer du tun willst. Benutze uns, unsere Münder, um dein Leben freizusetzen. Wir geben uns hin. Wir geben uns vollkommen hin. Und wir versprechen dir, dass wir bei allem, was du tust, Heiliger Geist, die Ehre unserem geliebten Jesus geben werden. Nur ihm. Danke. Es ist gut, hier zu sein. Es ist schön. Wir haben letzte Woche viele Rückmeldungen über Wunder erhalten, die geschehen sind. Wir müssen an den Punkt kommen, dass das für uns ein normaler Lebensstil wird. Okay, das erste Wort, das ich heute habe, ist kein prophetisches Wort, sondern ein Wort der Heilung. Ich sehe, dass Jesus den Ellbogen von jemandem heilt. Es ist jemand, der eine Verletzung am Ellbogen hat. Du hast dir den Ellbogen bei einem Unfall verletzt. Das Problem dabei ist, die äußere Verletzung ist geheilt, aber der Unfall hat eine Entzündung innen drin ausgelöst und diese Entzündung ist nie geheilt und wurde chronisch. Doch der Heilige Geist heilt dich genau jetzt. Bitte mach Folgendes. Lege deine Hand einfach auf den Ellbogen, der weh tut, und tu sonst nichts. Entspanne dich nur. Wenn ich das Wort der Heilung freisetze, dann möchte ich, dass du an die Stelle greifst, dass du sie berührst und darauf drückst und versuchst, die schmerzende Stelle zu finden. Bewege dann den Ellbogen, wie du ihn zuvor nicht bewegen konntest. Heiliger Geist, ich danke dir wirklich sehr für dieses Wunder. Ellbogen, sei geheilt. Jetzt probiere es aus. Wenn du magst und auf YouTube oder auf Instagram bist, kannst du als Nachricht einfach schreiben, geheilt. Aber nur, wenn es wirklich völlig und komplett weg ist. Dann schreibe in die Kommentare, geheilt. Jetzt ist Gracie dran, also der Heilige Geist durch Gracie. Gracie sagt: Ich habe ein Wort für ein Ehepaar. Ihr seid an einen Punkt gekommen, wo ihr es nicht mehr miteinander aushalten könnt. Deshalb habt ihr geplant, euch scheiden zu lassen. Ihr lebt noch gemeinsam im gleichen Haus, aber ihr hasst einander. In eurem Leben macht nichts mehr Sinn außer einer Trennung. Sowohl der Mann als auch die Frau haben sich bereits umgesehen nach anderen Leuten, um jeweils einen anderen Partner zu finden, der besser zu ihnen passt. Aber ich höre den Heiligen Geist sagen, dass das ein noch größeres Chaos in eurem Leben verursachen wird. Es wird keine Beziehung geben, die das ändern wird, denn das Problem liegt in euch beiden. Ihr könnt einander nicht mehr ausstehen, weil die Liebe und der Respekt voreinander verschwunden sind. Ihr könnt sie nicht mehr finden. Selbst in eurer Familie, auch bei euren Kindern, seht ihr nichts Gutes mehr. Es ist alles nur noch ein großes Chaos. Aber ich höre, dass der Heilige Geist sagt, dass ihr zurückgehen und zusammen mit dem Heiligen Geist an eurer gemeinsamen Beziehung arbeiten sollt. Denn ihr beide könnt diese Ehe mit der Hilfe des Heiligen Geistes wiederherstellen. Ich habe gesehen, wie der Heilige Geist in euch arbeitet und ihr einander wieder respektieren könnt. Der Partner, den Gott euch gegeben hat, ist ein Geschenk Gottes, an dem ihr sogar gezweifelt habt. Euer Ehepartner ist ein Geschenk, das Gott euch gegeben hat und das durch euch beide lebendig wird. Und ihr sollt gemeinsam weitergehen. Ich sehe, wie ihr beide die Eigenschaften der Liebe aus 1. Korinther 13 meditieren müsst. Ihr sollt das gemeinsam machen. Momentan haltet ihr es für unmöglich, beisammen zu sitzen, einander anzusehen und etwas gemeinsam zu machen. Doch ich sehe den Heiligen Geist in euren Herzen und er wird in diese gemeinsame Situation hineinkommen und bei euch sein. So könnt ihr verändert werden. Ich sehe, wie eure Kinder so verändert werden, dass sie sich ganz dem Herrn hingeben. Ich sehe auch die Firma, die ihr habt. In euren Augen ist sie sehr klein. Sie wird übernatürlich wachsen. Doch das wird nur geschehen, wenn ihr beide zusammenarbeitet, nicht durch einen von euch alleine. Ich sehe, dass das alles sehr rasch geschehen wird, wenn ihr einmal damit begonnen habt. Wird der Heilige Geist euch vorwärts tragen. Es ist nichts verloren. Reinhard sagt: Okay, wunderbar. Ich sehe einen jungen Mann, der mit Drogenabhängigkeit kämpft. Du hast versucht, das vor deiner Familie geheim zu halten, aber das ist dir nicht gelungen. Die Familie hat es entdeckt und du fühlst dich sehr beschämt. Du lebst ein Leben gemischt aus Scham und dem Versuch, deine Abhängigkeit zu verbergen. Doch du kannst es nicht länger verstecken. Ich sehe eine große Verzweiflung in deinem Herzen. Du denkst, es gibt keine Hoffnung mehr. Du hast dich sogar schon mit Selbstmordgedanken rumgeschlagen. Du hast versucht, Gott in diese Situation einzubeziehen, aber es ist dir nicht gelungen. Du hast gesagt: Gott, wo bist du? Hilf mir, wenn du kannst. Aber ich sehe, dass der Herr direkt neben dir steht und weint, weil du zwar sagst: Gott, hilf mir, aber nicht wirklich bereit bist, dich ihm hinzugeben, zu kapitulieren. Du möchtest ihn nur zu deinem Leben hinzufügen, damit er dir aus deinem Chaos heraushilft. Aber in Wirklichkeit willst du dein Leben so fortführen wie bisher. Und ich höre den Herrn sagen: Du musst kapitulieren vor meiner Liebe zu dir. Wenn du vor meiner Liebe zu dir kapitulierst, wird meine Liebe in deinem Herzen so überwältigend sein, dass sie viel mächtiger sein wird als deine Sehnsucht nach Drogen. Und du wirst sogar frei sein von der körperlichen Abhängigkeit nach Drogen. Ich sehe, dass es einige Leute gibt, die versucht haben, dich zu lieben. Doch du hast den Kontakt zu ihnen abgebrochen, weil du völlig missverstanden hast, was sie dir zu geben versuchten. Du hast tatsächlich gedacht, sie wollen dein Leben kontrollieren, doch sie wollten dich in Wirklichkeit nur lieben. Du musst zu diesen Leuten gehen und sie um Verzeihung bitten. Und dann wirst du sehen, wie Gottes Liebe sogar durch diese Menschen dein Herz erobern wird. Nun wieder Gracie. Ich habe ein prophetisches Wort für eine Frau. Dein Leben ist so chaotisch, dass du es nicht mehr aushältst. Du überlegst jeden Tag, ob es noch Sinn macht, dieses Leben fortzuführen oder ob du es beenden solltest. Du hast so nervöse Anfälle, du weinst und du weißt nicht, was du noch tun könntest. Auch wenn du deinen Mann und deine Kinder liebst, hat dein Leben keinen Sinn mehr. Auch im Schlaf hast du keinen Frieden mehr. Einerseits hast du gesagt, Gott, ich möchte, dass du mir hilfst, hilf mir doch, aber andererseits hast du nichts dafür getan, Gottes Hilfe zu empfangen. Du hast dein Herz und dein Leben nicht zur Ruhe gebracht, um ihn wirklich zu hören. Und ich sehe die ganze Zeit, wie der Herr da ist und seine Hände ausbreitet, um dich aus dieser Situation zu holen. Aber du musst dein Herz und dein Denken zur Ruhe bringen, um das zu erfahren. Du denkst ganz oft, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel Arbeit. Aber du brauchst diese Zeit mit dem Herrn. Und ich sehe bzw. spüre, dass du dein Herz genau jetzt ruhig werden lassen sollst, um vom Herrn zu lernen. Dann wirst du ihn sogar jeden Augenblick während deiner täglichen Routine hören. Doch in diesem Moment musst du dich ihm und seiner Sorge für dich hingeben. Dann wirst du erleben, dass dein Leben beginnen wird, Sinn zu machen, weil er die ganze Zeit zu dir spricht. Du hattest schon immer den Wunsch, dass Gott durch dich sprechen möge, dass du seine Stimme für andere Menschen bist. Doch bevor du das erleben kannst, musst du lernen, ihn zu hören. In dem Augenblick, wo du anfängst, auf ihn zu hören, wirst du erleben, dass all deine Umstände Sinn machen. Du hast dir auch wirklich Sorgen gemacht um die finanzielle Situation in deiner Familie und du wirst sehen, dass die Lösung von Gott kommen wird. Aber durch dich. Du wirst Frieden haben und überfließendes Leben. Nun wieder Reinhard. Okay, jemand hat dir geschrieben, dass er geheilt wurde. Jemand wurde am Ellbogen geheilt. Oh, wir werden viele Wunder erleben. Ich habe ein Wort für Maria aus dem Süden Brasiliens. Ich habe heute früh gebetet und der Herr zeigte mir eine Vision für Maria, die in Brasiliens Süden lebt. Ich sah Folgendes. Ich sah, dass um sie herum so viel Dunkelheit ist, dass sie zwar das Licht sucht, es aber nicht finden kann. Das hat eine unglaubliche, tiefe Frustration in ihr hervorgerufen. Sie führt ihre tägliche Routine fort, weil sie glaubt, dass das ihre Pflicht ist und sie befürchtet, sonst von Gott abzufallen. Aber sie kann nirgendwo irgendein Licht finden. Und als ich ein bisschen näher hinschaute, sah ich in dieser Vision viele Vögel rund um sie herum. Diese Vögel versuchen, Nester zu bauen. Manche von ihnen haben bereits ein Nest gebaut. Ich sah, dass diejenigen, die schon Nester gebaut hatten, die anderen Vögel einluden, ebenfalls Nester zu bauen. Als ich darüber betete, sagte der Herr zu mir, du hast deinen Gedanken erlaubt, Wurzeln in deinem Herzen zu schlagen. Diese Gedanken, denen du erlaubt hast, in deinem Herzen zu wurzeln, haben diese Nester gebaut. Du hast versucht, diese Gedanken fortzujagen, aber das hat nicht funktioniert. Jetzt befinden sich in deinem Herzen Nester. Es sind Gedanken, die ihre eigene Dynamik entwickeln. Es ist beinahe so, als hättest du die Kontrolle über das verloren, was du denkst. Du stehst morgens auf und bist schon voller negativer Gedanken. Der Herr sagt, was auch immer du versucht hast, um diese Gedanken loszuwerden, nichts davon hat funktioniert. Denn du hast alles falsch gemacht, wenn du versuchtest, von diesen Gedanken frei zu werden. Der Herr sagt, es ist ein sehr einfacher und kraftvoller Schlüssel, den ich heute in deine Hände lege. Es sind meine Gedanken für dich. Denn du hast versucht, dir deine Gedanken über mich zu machen. Doch das ist der falsche Ansatz. Der Herr sagt, ich möchte nicht, dass du herausfindest, was du über mich denken sollst. Ich möchte, dass du zu denken beginnst, was ich über dich denke. Der Herr sagt, genau jetzt beginne ich, dir die Gedanken, die ich über dich habe, zu offenbaren. Wenn ich dich anschaue, sehe ich dich wunderschön. Der Herr sagt also, ich möchte, dass du von dir selbst denkst, dass du wunderschön bist. Denn so denke ich über dich. Denn du stehst morgens auf und schaust in den Spiegel und denkst, oh mein Gott, ich sehe schrecklich aus. Das sind Nester, die der Feind in dein Herz gesprochen hat. Und das wird sich nicht ändern, bis du meine Gedanken über dich annimmst. Der Herr hat einige Gedanken über dich, die er dir jetzt offenbaren wird. Wenn du dich entscheidest, diese Gedanken zu denken, wirst du sehen, dass du aus diesem Zustand der Depression herauskommen wirst. Das erste, was Gott denkt, ist, du bist wunderschön. Das zweite, was Gott über dich denkt, ist, dass du unglaubliche Dinge für ihn tun kannst. Denn du denkst, du kannst das nicht. Du denkst, du bist ein Versager. Doch der Herr denkt, dass du ein Erfolg bist. Also, du musst anfangen zu denken, er hat gesagt, dass ich es kann, deshalb kann ich es. Das dritte, was Gott über dich denkt, ist, dass du sehr freundlich bist. Du hast so viel Anklage in deinem Leben erlebt, dass du keine freundliche Person mehr bist. Aber der Herr sagt, ich sehe dich als eine sehr freundliche Person. Und der Herr sagt, ich möchte, dass du beginnst, meine Gedanken über dich zu denken, anstatt über mich nachzudenken. Und wenn du beginnst, meine Gedanken zu denken, sagt der Herr, wirst du merken, wie du in deinem Herzen frei wirst. Das Letzte, was der Herr dir wirklich ans Herz legen möchte, ist, dass du seiner Liebe würdig bist, weil er gut ist. Er möchte, dass du beginnst, darüber nachzudenken, wie sehr du es wirklich verdienst, von einem unglaublich liebenden Vater geliebt zu werden. Denn du hast dein Herz mit den Lügen des Feindes gefüllt, dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden. Du hast auf deine Fehler und Niederlagen und auf deine Vergangenheit geschaut und hast ständig gedacht, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Aber Gott sagt, durch mich, der Liebe ist, bist du würdig, geliebt zu werden. Und während du beginnst so zu denken, wie Gott über dich denkt, wirst du sehen, wie dein Leben sich verändert. Nun wieder Gracie. Ich habe ein Wort für einen Mann. Du warst wirklich erfolgreich, aber du hast mehrere Male alles wieder verloren und jedes Mal hast du es wieder hergestellt. Du hast deinen Wert immer aus deinen finanziellen Erfolgen gezogen Doch das hat dich nicht wirklich zufriedengestellt. Du hast gedacht, wenn ich dies oder jenes hätte, wäre ich glücklich. Kürzlich erfüllte dich eine große Traurigkeit und nichts hat dich seither zufriedengestellt. Es ist fast unmöglich für dich, durch den Tag zu gehen, ohne dich zu fragen, ob dieses Leben überhaupt Sinn macht. Vor kurzer Zeit begannst du, dich dafür zu interessieren, Jesus kennenzulernen. Aber du hast mit deinem rationalen Denken versucht, das Evangelium zu rationalisieren. Es ist fast so, als ob ein Teil von dir Jesus kennenlernen möchte, der andere Teil aber sagt, das macht keinen Sinn. Ich höre den Heiligen Geist sagen, jetzt wird dein Leben beginnen, einen Sinn zu ergeben. Denn alles, was du finanziell erreicht hast, wird dich nicht so glücklich machen, wie du es dir immer gewünscht hast. Ich höre den Herrn, wie er zu dir sagt, du kannst all deinen finanziellen Erfolg haben und du kannst ein Leben mit Jesus haben. Und jetzt möchte der Heilige Geist dir dabei helfen, dass du deinen Fokus änderst. Du hast so oft die Aussage gehört, dass du nicht reich sein kannst, wenn du Jesus nachfolgst. Doch dieser Spruch ist nicht wahr, das ist eine Täuschung. Ich hörte, dass der Herr dir Strategien gibt, wie du mit reichen Leuten zusammenkommen und mit ihnen über Jesus reden kannst. Und ich höre den Herrn sagen, werde diese Lüge los, dass es dumm ist, über Jesus zu reden, denn du wirst ihn jetzt wirklich kennenlernen. Dein Leben wird plötzlich rundherum Sinn ergeben, weil alles steil aufwärts gehen wird. Selbst deine Finanzen, von denen du denkst, dass du schon erfolgreich bist, werden noch mehr Erfolg einbringen. Jetzt wirst du Jesus haben und musst überhaupt nicht das loslassen, was du tust. Aber du wirst die Weise verändern, wie du alles siehst. Jetzt wieder ein Wort von Reinhard. Während Gracie sprach, gab mir der Herr ein prophetisches Wort für einen Rechtsanwalt. Das ist wirklich, wirklich genial. Ich sah diesen Rechtsanwalt in einem Gerichtssaal und ich sah, dass er in diesem Gerichtssaal einfach seine Arbeit erledigte. Er war tatsächlich auch stolz auf seine Arbeit, weil er ziemlich erfolgreich war. Er hatte schon Fälle gewonnen, von denen andere Rechtsanwälte geträumt hatten, sie zu gewinnen, es aber nie geschafft hatten. Auf der einen Seite war er sehr stolz auf sich selbst, doch zugleich fühlte er sich leer. Ich höre den Herrn sagen, es war immer mein Wunsch für dich, dass du Rechtsanwalt bist, aber ich möchte dich nutzen, meine Gerechtigkeit auf diese Erde zu bringen. Nicht dein Gerechtigkeitsempfinden. Denn in diesem Augenblick konzentrierst du dich auf deinen Erfolg. Der Herr aber möchte, dass du deinen Blickwinkel veränderst und schaust. Gott, wie kannst du mich gebrauchen? Gott wird dich benutzen, um seine Gerechtigkeit auf diese Erde zu bringen. Das wird dir erstens mit viel weniger Stress noch größeren Erfolg bescheren. Zweitens wirst du eine unglaublich tiefe Zufriedenheit erleben, weil du weißt, dass du tust, was Gott von dir möchte. Also, weil du ständig versuchst herauszufinden, wie du noch ein besserer Anwalt werden kannst, zeigt dir der Herr auf, was du tun musst. Er möchte, dass du sagst, Herr, ich bin Rechtsanwalt, weil ich glaube, dass du möchtest, dass ich das bin. Deshalb gebe ich all meine Gaben, die ich habe, hin, damit du mich nutzen kannst, um deine Gerechtigkeit auf die Erde zu bringen. Und ich sehe, je klarer du diese ernsthafte Entscheidung triffst, desto mehr neue Türen werden sich überall dort öffnen, wohin du kommst. Denn ich sehe, dass du bisher immer gedrängt und geschoben hast, um Türen zu öffnen. Das war für dich sehr wichtig. Es war ein Ziel in deinem Leben. Ich höre den Herrn sagen, hör einfach damit auf. Hör damit auf und gib mir deine Gabe, ein Anwalt zu sein. Und dann werde ich die Türen öffnen, durch die ich möchte, dass du durchgehst. Kein Mensch kann diese Türen schließen. Ich sehe sogar, dass der Ruf Gottes so groß ist, dass dein Foto und dein Name in den Schlagzeilen zu finden sein werden. Ich sehe, dass es Menschen gibt, die nach Gottes Gerechtigkeit schreien, nicht nach menschlichem Recht. Und der Herr sagt, du bist meine Antwort auf die Rufe der Herzen. Du warst so fixiert auf deinen Erfolg, deine Karriere und deine Zukunft, aber wenn du dich mir hingibst, wirst du aus meiner Sicht Erfolg haben, nicht aus menschlicher Perspektive. Gracie gab mir die Erlaubnis, weiterzumachen. Ja, denn ich habe dieses wirklich seltsame prophetische Wort der Weisheit, das ich bisher nur einmal in meinem Leben hatte. Ich erinnere mich, damals war das in einer großen Arena und die Zeugnisse danach waren wirklich verrückt. Okay. Es ist ein prophetisches Wort, das jeder gern bekommen möchte. Aber es ist ein wahres prophetisches Wort. Ich weiß so genau, dass nun etwas ziemlich Verrücktes passieren wird. Ihr müsst jetzt aufpassen. Wir müssen dafür sorgen, dass jetzt nicht alle schreien, ich will das haben, sondern das Wort ist für diejenigen, die der Heilige Geist jetzt anspricht. Also Heiliger Geist, ich vertraue dir, dass du dieses Wort zu den Menschen bringst, für die es ist. Heiliger Geist, ich vertraue dir, dass mit diesem Wort, das in die Herzen der richtigen Personen gesät wird, auch Glauben mitgesät wird. Der Glaube von Gott, der dieses Wort real werden lässt. Also, Gott zeigte mir Folgendes auf. Ich habe eine Waage gesehen, wo die Menschen sich selbst wiegen. Ich habe gesehen, wie Leute voller Frust auf diese Waage steigen. Sie haben alles versucht, was sie konnten, um Gewicht zu verlieren, ohne Erfolg. Es sah buchstäblich so aus, als würde die Anzeige festhängen, egal was sie versuchten. Die Leute waren frustriert und verärgert. Sie haben so viel getan und so viele Diäten ausprobiert, doch sie konnten nicht abnehmen. Ich weiß, dass es vermutlich viele Menschen gibt, die ihr Gewicht reduzieren wollen. Aber dieses Wort ist für Leute, in deren Herz der Heilige Geist es genau jetzt hineinsät. Ich sehe diese Leute wieder auf die Waage steigen und plötzlich geht die Anzeige abwärts. Und der Herr sagt, ich werde durch die Kraft des Heiligen Geistes übernatürlich das Fett in deinem Körper wegschmelzen. Ich sehe tatsächlich, wie der Heilige Geist das Fett verbrennt. Und ich sehe, wie das solch ein Gefühl von Begeisterung in den Herzen dieser Leute auslöst, wenn dieses Werk der Freundlichkeit und der Liebe Gottes diese übernatürliche Reaktion bewirkt. Diese Leute werden nun feststellen, dass sie viel besser auf ihren Körper als den Tempel des Heiligen Geistes achten müssen. Sie werden beginnen zu trainieren, um ihre Muskeln aufzubauen und gesund auszusehen. Sie werden das als eine Reaktion auf das vorherige, übernatürliche Handeln Gottes in ihrem Leben tun. Ich sehe sogar eine Person, die morgen früh auf die Waage steigen und feststellen wird, dass sie eine ganze Menge Kilos verloren hat und es nicht erklärbar ist. Das wird ein Schock sein. Es wird ein unglaubliches Wirken von Gottes Freundlichkeit sein. Heiliger Geist, ich danke dir einfach. Ich setze übernatürliche Fettverbrennung frei. Ich weiß, dass überhaupt nichts unmöglich ist, wenn wir glauben. Ich weiß, wenn du sprichst, wird ein Berg sich bewegen. Und wenn du sprichst, wird das Fett verbrennen. Deshalb befehle ich übernatürliche Fettverbrennung. Ich setze diese Kraft des Heiligen Geistes frei. Die Leute, die feststecken, werden jetzt frei sein. Ich gebe dir dafür die Ehre, Jesus. Da wird es einige begeisternde Zeugnisse geben. Nun ist wieder Gracie an der Reihe. Ich habe ein weiteres Wort für einen Mann, der wirklich verzweifelt ist. Du siehst dich oft wie einen Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt, denn du hast den Eindruck, dass dir nichts von dem, was auch immer du getan hast, gut gelungen ist. Du hast versucht, etwas zu finden, was du für Gott tun kannst. Du dachtest, damit das Richtige zu tun, und du dachtest, dafür gesegnet zu werden. Du hattest immer wieder das Gefühl, dass du jetzt wirklich die Dinge Gottes tust. Doch dann bist du zurückgefallen in deine Routine und hast festgestellt, dass nichts wirklich gut funktioniert hat. Es fühlt sich so an, als ob du den Respekt anderer Menschen verloren hättest. Was ich den Herrn sagen höre, ist, dass du auf ihn vertrauen und aufhören sollst, auf das zu vertrauen, was du mit deinen Händen tust. Er möchte nicht, dass du herumläufst und so vieles tust, wie du das bisher gemacht hast. Denn du hast den falschen Fokus. Du dachtest, wenn du etwas machst, wird er dir dafür etwas geben. Du hattest nicht einmal Freude daran, diese Dinge für Gott zu tun, wie du dachtest. Ich sehe, dass das Leben, das er für dich mit ihm hat, viel, viel angenehmer und vielmals besser ist als dein bisheriges Leben. Er ist die Lösung für all deine Probleme. Aber du musst dich auf ihn fokussieren. Ich sehe nicht nur, dass Jesus dein Problem lösen wird. Er wird jeden Bereich deines Lebens verändern. Denn das größte Problem, das du momentan hast, sind deine Beziehungen und deine Wahrnehmung von Menschen. Du kannst keine Liebe geben, weil du die Liebe nicht annehmen kannst. Du denkst immer, dass andere Menschen, die etwas für dich machen, das aus einem versteckten Motiv heraus tun. Denn so bist du aufgewachsen. Jetzt ist es für dich an der Zeit, deine Wahrnehmung und deine Sicht auf andere Menschen zu verändern. Denn Jesus geht es nur um Menschen. Es geht um die Art, wie du lieben und wie du Liebe empfangen wirst. Das betrifft auch die Weise, wie du dich anderen gegenüber ausdrückst und wie Gott sich durch dich ausdrückt. Ich sehe, dass du so etwas wie eine Barriere um dich herum aufgebaut und niemandem erlaubt hast, dir nahe zu kommen. Das ist nicht das, was Gott für dich will. Denn Gott hat dich gerufen, ein Teil von anderen Menschen zu sein. Und wenn du andere Menschen meidest, rennst du vom Plan Gottes weg. Und ich sehe, wie sich das ändert. Diese Ketten werden gesprengt werden und dann werden Menschen über Christus mit dir sprechen und du wirst erkennen, dass sie wahrhaftig sind. Und ich sehe, wie der Herr sagt, beruhige dein Herz und lass mich durch Menschen in dein Leben hineinsprechen. Und du wirst aufhören zu rennen und deinen eigenen Schwanz zu jagen, was du bisher getan hast. Du wirst erleben, wie dein Leben ein Leben voller Frieden und Gelassenheit sein wird. Und es wird auch ein sehr erfolgreiches Leben sein, denn das trägst du in deinem Herzen. Und der Herr möchte, dass du sehr erfolgreich bist. Und ich höre den Herrn sagen, erlaube den Menschen, Jesus in deinem Leben zu sein, denn ich möchte, dass du Jesus in ihrem Leben bist. Jetzt wieder Reinhard. Ich sehe den Heiligen Geist gerade ein Magengeschwür heilen. Ich sehe, dass hier Leute sind, die Geschwüre im Magen haben. Ich sehe Menschen, die solch einen sauren Rückfluss haben, der wirklich schlimm ist, und nichts kann das stoppen. Ich sehe, dass eine Person diesen sauren Reflux aufgrund eines genetischen Problems hat. Du wurdest schon damit geboren. Und ich sehe, dass hier eine Person ist, die deshalb operiert wurde, aber das hat nicht geholfen. Und ich sehe eine andere Person, die darüber nachdenkt, sich operieren zu lassen, aber sie ist sich nicht sicher. Es ist eine große Vielfalt an Magenproblemen. Ich sehe außerdem, dass Verdauungsprobleme geheilt werden. Ich sehe jemanden, in dessen Darm ein Durcheinander herrscht. Ich sehe das Wort Colitis. Das ist eine Darminfektion, durch die die Menschen am Ende dieses Ding am Bauch bekommen. Es ist eine sehr schlimme Krankheit. Also eine ganze Menge von Darm- und Magenproblemen wird jetzt durch Jesus geheilt. Ich sehe eine Person, die kaum mehr etwas essen kann. Diese Person steht fragend da und sagt: Gott, du hast diese Nahrung geschaffen, warum kann ich sie nicht essen? Ich sehe jetzt in diesem Bereich eine wunderbare Freisetzung durch den Heiligen Geist. Ich sehe eine weitere Person, deren gesamtes Verdauungssystem so durcheinander ist, dass du manchmal bis zu 7 Tage lang nicht ins Bad gehen kannst und du bist frustriert, was wiederum Stress in deinem Leben verursacht hat. Also fangen wir an. Heiliger Geist, ich danke dir, dass dein Wort so mächtig ist. Es geht direkt durch die Schallwellen und ordnet dieses Durcheinander. Ich befehle jedem Magengeschwür gelöst zu werden. Jemand hatte diese Woche Blut im Stuhl. Das hat dich wirklich beunruhigt, aber du wirst jetzt geheilt. Danke, Heiliger Geist, für deine wunderbare und unglaubliche Heilungskraft und für deine Salbung. Durch die Salbung befehle ich jetzt, dass Magengeschwüre sofort verschwinden. Ich befehle diesen chronischen Magenschmerzen jetzt aufzuhören. Die Person mit den chronischen Magenschmerzen atme jetzt ganz tief ein. Du wirst merken, dass der Schmerz weg ist. Ich befehle, dass Verdauungstrakte und Verdauungssysteme geheilt sind. Ich befehle den Allergien, die euch davon abgehalten haben, normal essen zu können, zu verschwinden, im mächtigen Namen Jesus Christus, der eure Krankheit besiegt hat. Ich befehle den Mägen und den Gedärmen, sich wohl zu befinden und geheilt zu sein. Colitis verschwinde, saurer Reflux, hör auf. Ich befehle der genetischen Krankheit aufgehoben zu sein. Seid jetzt geheilt. Okay, da war eine Person, die starke Magenschmerzen hatte und die sind jetzt weg. Bitte schreib uns einfach geheilt. Leute, wenn ihr jetzt die Kraft des Heiligen Geistes erfahren habt, nicht durch Glauben in Jesu Namen, ich glaube, sondern wenn ihr es wirklich erlebt habt und jetzt keine Schmerzen mehr wahrnehmen könnt und ihr Schmerzen hattet, als ihr in dieses Live kamt, dann schreibt frei von Schmerzen. Also, wenn ihr wisst, oh mein Gott, der Schmerz ist nicht mehr da, dann schreibt frei von Schmerzen. Viele Menschen wurden geheilt. Danke, danke, danke, Jesus. Frei von Schmerzen. Hier noch einmal auf Instagram und auf YouTube. Schau, wie viele. Viele Menschen bezeugen, dass sie frei von ihren Schmerzen sind. Wow, danke, danke, danke, danke, Jesus. Wir ehren, was du tust. Wow, danke, Jesus. Das ist alles dein Werk. Zu deiner Ehre, wir ehren deinen Namen. Bevor ich jetzt wieder Gracie weitermachen lasse, wollen wir ein paar Schultern heilen. Also jeder, der eine kaputte Schulter hat. Ich möchte, dass ihr mir sehr genau und aufmerksam zuhört. Wenn ihr euch jetzt nicht völlig entspannt, werdet ihr nicht geheilt werden. Tut mir leid, das teilte mir der Heilige Geist so mit. Also, ihr müsst euch entspannen. Manche von euch versuchen jetzt ein Wunder zu ergreifen. Jesus, heile mich, Jesus, heile mich, Jesus, heile mich. Wenn ihr das gerade macht, Jesus, heile mich, Jesus, gib Reinhard ein Wort für mich, werdet ihr nicht geheilt werden. Es tut mir leid, das sagte der Heilige Geist mir so. Deshalb tue ich jetzt genau das, was er mir sagte. Für mich macht das keinen Sinn, was ich jetzt tun werde. Es ist für mich unverständlich, doch das ist mir egal, ich gehorche nur seiner Führung. Also, das Erste, was ich euch sagen muss, ist, wenn ihr euch nicht entspannt, werdet ihr kein Wunder erleben. Entspannt euch. Einige von euch haben den Glauben zu etwas sehr Anstrengendem gemacht. Ich muss das versuchen, ich muss glauben, glauben, glauben. Nein, entspannt euch. Es ist Jesus, der das Wunder tut. Entspannt euch. Euer Glaube ist nichts Religiöses. Glaube ist, in seiner Güte zu ruhen. Also, entspannt euch. Lasst eure Arme hängen. Atmet tief, entspannt. Und jetzt tut genau das, was ich euch sage. Ich sehe jetzt eine Person, deren Schulter unbeweglich ist, steif. Man nennt das eine gefrorene Schulter. Sie bewegt sich gar nicht, du kannst sie nicht bewegen. Entspanne dich. Und jetzt tue das. Reinhard hebt beide Arme senkrecht nach oben. Mach das jetzt einfach, tu dies. Er dehnt seinen Arm. Schwinge deine Arme im Kreis, bewege deine Arme hinter den Rücken. Mach all das, was für dich unmöglich ist. Weiter. Ihr werdet schockiert sein. Bewegt jetzt eure Arme und Schultern. Das ist alles. Wenn deine Schulter bis jetzt unbeweglich war und sich jetzt bewegt, wenn du schreckliche Schmerzen in deiner Schulter hattest und nun kannst du sie ohne Schmerzen bewegen, möchte ich gern, dass du in die Kommentare schreibst, Schulter bewegt sich. Ich meine, du brauchst keinen Arzt, der dir dieses Wunder bestätigt, wenn sie bisher unbeweglich war und nun kannst du sie bewegen, dann schreibe, Schulter bewegt sich. Okay, Gracie, weißt du, dass die Zeit schon fast vorüber ist, aber ich gebe dir noch eine Möglichkeit, etwas zu sagen. Wir könnten auch 5 Stunden Lives machen, oder? Keine Sorge, das werden wir nicht tun, wir haben anderes zu tun. Alle Leute hier arbeiten sehr hart. Okay, Gracie. Ich habe ein Wort für eine junge Frau. Immer wenn du siehst, wie jemand von Gott gebraucht wird, wünschst du dir so sehnsüchtig, auch von Gott gebraucht zu werden. Du hast sogar einen Beruf gewählt, durch den du anderen Menschen helfen kannst. Doch das war nicht wirklich hilfreich, weil du dich so schwach fühlst. Du hast dieses Selbstvertrauen nicht. Kürzlich hast du den Herrn gefragt: Herr, könnte es sein, dass diese Arbeitsstelle nicht die richtige ist? Denn du dachtest, wenn diese Arbeit wirklich der Wille Gottes ist, dann müsste ich doch erfolgreich sein. Aber ich habe keinen Erfolg. Aber du hast deine Arbeit so verrichtet, wie die Welt das tut. Und du hast Gott nur zu deiner Arbeit hinzugefügt. Du möchtest, dass Gott dir bei deiner Arbeit hilft, aber du machst alles so, wie die Welt es tut. Ich hörte, dass der Herr sagt, das ist die absolut falsche Weise zu arbeiten, denn ich möchte, dass du den Menschen durch mich hilfst. Es hilft dir nichts, dass du herumreist und viele Fortbildungen oder Schulungen machst und ihn nur hinzufügst. Du musst dich auf ihn fokussieren und alles andere wird fließen. Und die erste Person, die sich ändern wird, bist du. Das wird nicht äußerlich geschehen, sondern die Veränderung wird von innen nach außen geschehen. Und ich höre, dass du den Herrn immer wieder im Gebet fragst, Herr, soll ich diesen Kurs machen oder jenen? Doch so funktioniert das nicht. Du musst erlauben, dass er dich von innen nach außen verändert und dann wirst du erleben, dass dein Gebetsleben und deine Gegenwart Menschen berühren wird. Und du wirst sehen, dass die Schüler und Klienten, die du momentan zu gewinnen versuchst, von sich aus zu dir kommen werden. Denn du wirst Jesus Christus auf eine Weise widerspiegeln, die die Menschen anzieht. Und du wirst nicht mehr diese frustrierte und gestresste Person sein. Denn du wirst das wahre Leben Jesu Christi freisetzen, nachdem du es empfangen hast. Reinhard fährt fort. Okay, Leute, hört mir zu. Ich weiß, dass es hier Leute gibt, die an ihrer Schulter geheilt wurden. Ich weiß es. Wenn du ein Wunder in deiner Schulter erfahren hast, hätte ich gern, dass du einfach schreibst, Schulter bewegt sich. Nur Schulter bewegt sich. Eure Zeugnisse könnt ihr uns über die Antwortfunktion senden, dann können wir sie mit anderen Leuten teilen und sie ermutigen. Schau, jetzt schreiben uns die Leute in den Kommentaren, dass sie ihre Schultern bewegen können. Ich möchte noch einen Gedanken mit euch teilen. Wir haben mit meinem Team in Europa beschlossen, solch ein prophetisches Live mit Gracie einmal pro Woche zu machen. Mein Team und ich empfanden alle, dass wir das tun sollten. Es gibt etwas, was ihr beim Prophetischen wirklich verstehen müsst. Ihr könnt Gott nicht in eine Schachtel stecken, das geht nicht. Es ist sehr wichtig, dass ihr das versteht. Denn wir evangelikalen Christen waren Experten darin, Gott in unsere kleine Schachtel zu stecken. Ich gebe euch ein Beispiel. Gott kann ein Wort direkt zu Gracie sprechen oder, wie ich das heute hatte, persönlich für Maria. Doch was machen wir? Wir stecken Gott in die Schachtel und sagen, das Wort ist für Maria. Aber wer sagte das? Warum kann Gott nicht zu Maria sprechen und zugleich zu Martha und auch noch zu Johanna und zu Viktor? Warum nicht? Wir schränken Gott so stark ein, wenn wir ihn in so eine Schachtel stecken. Wir müssen lernen, dass der Geist Gottes tun kann, was immer er tun will. Er hat absolut keine Beschränkungen. Wenn du die Evangelien studierst, wie Jesus Wunder tat, stellst du fest, dass er manchmal ziemlich verrückt handelte. Zu einer Person sagte er, dein Glaube hat dich geheilt. Einem blinden Mann mischte er Speichel und Erde, die er in seine Augen schmierte und befahl ihm, sich zu waschen. Den Menschen, die Aussatz hatten, sagte er, geht und zeigt euch den Priestern. Er sagte nicht einmal, seid geheilt. Denkt darüber nach. Wenn ihr also Jesus studiert, dann passt er in keine Schachtel. Woher also weißt du, ob ein Wort für dich ist? Wenn das, was Gott auch immer sagt, in deinem Geist brennt und der Geist Gottes dieses Wort in dir bestätigt, nicht was du haben willst, sondern was der Geist will. Wenn du in deinem Geist etwas brennen fühlst, dann ergreife dieses Wort. Das ist der Schlüssel. Ergreife dieses Wort im Glauben. Wenn wir lernen, geistlich gesprochen mit offenen Ohren zu leben, werden wir Gott auf Millionen verschiedene Weisen hören. Ihr müsst immer lernen, die Stimme des Heiligen Geistes in meiner und Graces Stimme zu hören. Es kann sogar sein, dass nur ein Satz aus dem gesamten prophetischen Wort für jemand anderen ist. Mir ist das schon oft passiert. In dem Augenblick, wo ich spüre, dass Gott zu mir spricht, ergreife ich das, nehme ich es, schreibe es nieder, ich trage es im Herzen, ich spüre es immer wieder, indem ich darüber meditiere und ich wende es in meinem Leben an. Wenn er das tut, werdet ihr die Kraft von prophetischen Worten kennenlernen, lebensverändernd und verwandelnd. Leute, es war uns eine wirkliche Freude, hier zu sein. Wir bieten auf vielen Kanälen von Telegram eine tägliche Morgenandacht an. Wenn ihr da noch nicht dabei seid, schickt uns eine Nachricht, dann werden wir euch sagen, wo. Wir haben zweimal wöchentlich eine Mentoring-Einheit. Wenn euch das interessiert, schickt uns eine Nachricht und wir werden euch erklären, wie das funktioniert. Aber das Wichtigste, was ich euch sagen muss, ist, bleibt ganz nah an Jesus. Folgt keinen Menschen, bleibt ganz nah an Jesus. Sagt jeden Tag einfach, Jesus, du bist alles, du bist genug. Jeden Morgen, wenn ihr aufwacht, sagt, guten Morgen, Jesus, du bist alles, was ich heute brauche. Wenn ihr abends ins Bett geht, sagt, gute Nacht, Jesus, du warst alles, was ich heute brauchte. Bleibt nah bei ihm, ihr werdet das für die Tage brauchen, die kommen werden. Danke euch allen, die ihr uns zuschaut und zulasst, dass wir euch dienen. Es ist uns eine Ehre, das zu tun. Wir sehen uns, Leute.